Frank Witzel. Entwicklung einer Theorie. Hörspiel mit Peter Schröder. Realisation der Autor. Dr. Issels hatte in den 60er Jahren eine Krebsklinik, in der er durch eine bestimmte Diät Krebs heilte. Das gelang ihm nicht immer und deswegen stand er auch vor Gericht. Aber die Zeitung berichtete, wie Zeugen aussagten, dass sie durch die Diät geheilt wurden. Ich weiß von Dr. Issels Diät nur, dass er die Patienten rohen Kohl essen ließ und roh ist Kohl ja auch recht vitaminreich. Dann las ich in einer Zeitung, dass Krebskranke, denen man künstliche Vitamin C Ascorbinsäure verabreichte, 5 Jahre länger lebten als die Krebskranken, die keine Ascorbinsäure bekamen. Dann las ich in einem Zeitschriftenbericht, dass ein junger Krebskranker, der schon Metastasen im Körper hatte und unheilbar an Krebs erkrankt war, den Entschluss fasste, nach Afrika zu fliegen und bis zu seinem Ende dort zu bleiben und sein vieles Geld, was er hatte, mit den Armen zu teilen. Aber er wurde nicht kränker und starb auch nicht. So kehrte er nach Deutschland zurück und ließ sich noch einmal untersuchen. Der Arzt konnte jedoch keinen Krebs mehr feststellen und meinte, dass wohl die afrikanische Hitze seinen Krebs ausgeheilt habe. Meine Großmutter mütterlicherseits zögerte das Sterben an Krebs bis zum 75. Lebensjahr hinaus dadurch, dass sie als Kneipinteressierte auf ihre Krebsstelle immer einen kalten Wasserlappen legte, mit der Bemerkung, das lindere ihr die Schmerzen. Natürlich musste sie den Wasserlappen immer wieder, wenn er sich erwärmt hatte, in kaltes Wasser tauchen. Es sollte ausprobiert werden, ob auch andere Nährstoffe zur äußersten Wachstumshemmung des Krebses beitragen könnten, also nicht nur roher Kohl und Ascorbinsäure, sondern auch Malzbier und rohe Kölnschmelzhaferflocken in Buttermilch und Carbafit, weil es auch noch Vitamine enthält. Richtige Milch geht nicht, weil dann die Eiweißüberladung im Magen zu groß ist und der Magen die rohen Haferflocken nicht mehr verträgt. Das muss alles angewendet werden, wenn von dem schon zu groß gewordenen Krebs im Körper ein Teil davon herausoperiert wurde, die Wunde verbunden und der noch im Körper verbliebene Krebs mit Farbe auf der Haut oder dem Verband markiert, der Krebskranke auf eine Hitzematratze unter eine Heizdecke gelegt und mit Morphinen gedämpft wurde, um die Hitze aushalten zu können. Schlaftabletten werden wohl nicht gehen, weil sie die Nährstoffe ins Gehirn ziehen, weshalb ausprobiert werden müsste, ob die Schlaftablette mit den Nährstoffen zusammen vitalisierend wirkt. Dann müsste ein Gummibeutel mit Eisstücken auf den verbliebenen Krebs im Körper gelegt werden. Die Heizdecke und Heizmatratze muss dabei so konstruiert sein, dass die Haut des Krebskranken nicht verbrennt. Sind die Eiswürfel unter der Heizdecke aufgetaut und zu warmem Wasser geworden, müssen neue Eiswürfel in den Gummibeutel getan werden. Frau Dr. Neb sagte mir, dass die Krankenhäuser Eismaschinen hätten. So brauche ich das Problem nicht mehr zu lösen. Ist die Wunde verheilt, kann weiterer Krebs herausoperiert werden. Es gibt Schuhsohlen, die mit einem Stoff gefärbt werden, der sich Chlorophyllin nennt. Vielleicht kann man aus diesem Stoff das Vitalisierungsmittel Chlorophyll herstellen, das 1960 ein Chemiker erfand, der jedoch keine Verwendung dafür hatte. In seinem Notizbuch, das Beethoven der Nachwelt überließ, schreibt er: Ich gehe jetzt in die Wissenschaft. Es gibt Bilder, auf denen sieht Beethoven ganz grün aus. Wahrscheinlich erfand er das Chlorophyll, um sich sein Gehör auszuheilen. Dann benutzte er es auch, um sein gestörtes Gehirn zu vitalisieren, um mit solch einer Gehirnpräparation vom klassischen zu einem romantischen Stil zu gelangen. Dieses Vitalisierungsmittel lässt sich nicht nur bei Nervenschwäche und mangelnder Vitalität anwenden, sondern sollte auch bei Krebs und bei Wachstumshemmungen ausprobiert werden. Sollte dabei bei dem Krebskranken Sexualität entstehen, müsste er kastriert werden. Nervenkranke können sich die Sexualität durch Liegestütze in die Nerven und ins Gehirn drücken. Viele Asthmakranke sterben einen Erstickungstod, weil sich im Laufe der Zeit das Asthma verschlimmert. Die Asthmakrankheit stelle ich mir folgendermaßen vor. Die Vitalität im Eiweiß, wovon die Körperzellwände durchdrungen sind und die eine Muskelbildung erst möglich macht, verbraucht tagsüber einen Teil und muss durch den Nachtschlaf wiederhergestellt werden. Diese Eiweißdurchdrungenheit ist in den Asthma-Bronchienzellen zu schwach, sodass die Asthma-Zellenwände in ihrer Substanz zu stark werden. Wenn Chlorophyll jedoch gleichzeitig stärkend wirkt, ist es für die Asthma-Ausheilung nicht brauchbar, weshalb ich vorschlage, mit dem indischen Rauwulfia-Pflanzensaft, der als Nervenmittel genommen auch chronische Schlaflosigkeit ausheilen kann, das Asthmazentrum zu vitalisieren. Ein Asthmakranker, den ich vor kurzem sprach und von dem ich weiß, dass er früher Neofelsol eingenommen hatte, sagte zu mir, dass er einmal in der DDR gewesen sei und sich wegen schwerer Asthmaanfälle in einer DDR-Apotheke Asthmatabletten gekauft habe, die so gut gewesen seien wie kein Asthmamittel in der BRD. Aber es wäre besser, mit diesen Asthmatabletten Rauwulfia-Pflanzensaft-Vitalisierung in das Asthmazentrum hineinzupressen, als mit Neofelsol. Der 12-Stunden-Schlaf durch Rauwulfia-Pflanzensaft durchdringt die Verkrampfung der Bronchien. Dieser 12-Stunden-Schlaf bildet bei einem älteren Menschen auch keine Sexualität, während ein junger Mensch mehr Sexualgefühl bekommen kann, wenn er über 8 Stunden schläft. Aber dass das ungesund sein soll, wie in der Zeitung behauptet wurde, ist natürlich Unsinn. Der indische Rauwulfia-Pflanzensaft ist seit 1973 nicht mehr in Serpasil-Tabletten enthalten. Serpasil-Tabletten wurden von vielen Psychiatern als ungesund hingestellt, weil auch Psychiater nichts über Ungesundheit von Geschlechtsbeziehungen wissen. Als ich vor 1970 Serpasil bekam, schnappte ich mit dem Daumen beim Liegen hinter dem Kopf und erschütterte mein Gehirn derart, dass es einer halben Onanie gleichkam. Auch hatte ich durch die Herzvitalisierung von Serpasil einen Herzschaden weg, den ich mir aber durch Malzbier mit Hopfen ausheilte. Mit L-Tryptophan geht es auch. Wenn Rauwulfia sich hält und nicht wie die Baldrian-Wirkung durch Lagerung des Baldriansaftes vergeht, braucht Rauwulfia-Pflanzensaft nicht im Dispert-Verfahren hergestellt zu werden. Wenn man auf der Straße Jugendliche beobachtet, stellt man fest, dass Jungen von 16 bis 18 Jahren öfter als bei Mädchen Kleinköpfigkeit und Schmalbrüstigkeit vorkommt. Auch bei Soldaten sieht man, dass viele ein kleineres Gehirn haben als in den Generationen davor. Wenn ich sowas sehe, weiß ich ganz genau, dass da der Vater zu sehr der Antibabypille zugesprochen hat. Und ein von Geschlechtsbeziehungen geschwächter Mann kriegt auch einen geschwächten Sohn, dessen Intelligenz und Begabung auf dem Instrument verringert ist. In Amerika gibt es viele geschwächte Mädchen, die keinen Busen haben, schmalgliedrig sind und das Baby nicht durch eine normale Geburt zur Welt bringen können. Vielmehr müssen die Ärzte das Baby herausoperieren und so kommt fast jede Frau, wenn sie ein Baby bekommt, unter Narkose. Das kommt von dem Kondom, mit dem die Amerikaner die Frau schon in der Hochzeitsnacht nehmen, denn durch die Reibung auf der Vagina sterben der Frau Gehirnzellen ab. Mit der Antibabypille tritt ein Teil des Samens in die Blutbahn der Frau ein und steigt auf ins Gehirn, weshalb sie vor Gehirnverbrauch geschützt ist und keine Kopfschmerzen mehr hat. Dass aber die Nutten mal den Kondom verlangen und mal wieder nicht, geschieht nur, damit der in der Vagina lagernde Samen sich durch die Reibung auf der Vagina mit dem Kondom verbraucht. Wenn mir Männer erzählten, dass sie glaubten, sie sollten sich nur nicht anstecken, ließ ich sie in dem Glauben, denn solche Zusammenhänge versteht nur die Intelligenz oder es muss von einer Kapazität kommen, der man alles glaubt, was sie sagt, denn unter Arbeitern gilt man schnell als seinesgleichen. Um nochmal auf die kleineren Gehirne der Soldaten und der Jugendlichen in den Betrieben zu sprechen zu kommen, da lassen Haferköln-Schmelzflocken mit Buttermilch und Zucker oder mit Fruchtjoghurt gegessen, das Gehirn wieder größer wachsen, sodass aus dem Asthenika ein Pygmiker wird. Mit reiner Milch gegessen ist die Eiweißüberladung des Magens zu groß. Wegen des Sparens des Staates kann durch Armeeschneider immer ein Stück Stoff in die Uniform eingesetzt werden. Ich weiß, dass der Vagina-Bereich eine Kraftausstrahlung hat, durch den der Mann einen Abgang hat, wenn er sich auf die Frau drauflegt. Dadurch ist das Sexualgefühl erst möglich, wenn nämlich die Vagina-Kraft in den Mann hineinstrahlt und der Mann durch den Penis Kraft an das Innere der Vagina abgibt, wodurch ein Kraftaustausch oder Umlauf entsteht und eine Geschlechtsbeziehung ohne Samenabgang Kraft bei beiden Partnern schafft. Wenn das Gehirn nicht aus bester Eiweißmasse besteht, sind Wutausbrüche und Gezänk die Folgen. Ich glaube nicht, dass auf diese Art bei der Zeugung gleich ein Genie entsteht. Beethoven sagte dazu zur damaligen Bevölkerung, was zu einem Sprichwort wurde: Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Wollen wir das mal glauben? Natürlich können Menschen, die über geistige Onanie verfügen, bei der Erotik nicht mitreden. Das muss eine furchtbare Krankheit sein. Erotik ist möglich, wenn Frauen eine Decke über die Vagina ziehen oder eine Jeanshose anhaben, oben jedoch frei sind. Ich mache der Industrie den Vorschlag, Badehosen herzustellen für die Frau mit einem eingeklebten Gummi vorne, an dem ein Fell eingeklebt sein müsste, das den Schweiß aufnimmt, wenn sich der junge Mann anstandshalber in einer Badehose auf sie drauflegt oder sie auf ihm draufliegt oder er zur Seite liegt und sie in seinen Armen hält und beim Draufliegen auf ihr seine Backe an dem Busen hält. Wenn sich dann durch seine oder ihre hohe Vitalität etwas regt im Geschlechte, so ist das das wahre Erlebnis und nicht der Gehirnzellen absterbende Geschlechtsakt von 5 Minuten, dessen Kürze jedenfalls für mich kein Sexualleben wäre. Ich glaube, dass die Menschen mit einem kleineren Gehirn sexuell uninteressiert sind. Und das sage ich vor allem den Zeitschriften mit ihrer großen Sexualpropaganda seit 1960, dass auch bei jungen Menschen in diesem Falle das Erotikleben nicht Mittelpunkt des Lebens sein kann, weil die Freizeit viel zu kurz ist. Eine Hausfrau, die Kinder hat, muss den ganzen Tag und auch sonntags arbeiten und schließlich dürfen Kleinkinder das nicht sehen. Außerdem ist die Freizeit ausgefüllt, mal mit einer Wanderung, mal mit dem Lesen eines Zeitschriftenartikels oder dem Anhören von Musik oder dem Fernsehen oder dem Autofahren oder dem Sitzen in einer Gastwirtschaft und der dortigen Unterhaltung. Psychiatristen behandeln ganz willkürlich mit Medikamentenkombinationen, als wären alle Medikamente für alle verschiedenen Geisteskrankheiten gleich. Dabei ist Stimmenhören, Schizophrenie, wieder etwas ganz anderes als Wahnvorstellungen, Schizophrenie, und selten treten beide Krankheiten zusammen auf. Sprechende Stimmen hört ein Mensch, wenn einige oberste Gehirnschichten eine schlechte Eiweißqualität haben oder anders ausgedrückt unvital sind. Thank you. dummes Zeug schwätzen bis zum Gebrauche falsch angewandter Wörter kann mit dem zweimaligen Einsatz von Haldol, besser wäre noch Haloperidol, Glianimon oder Lyogen und mit Miniton ausgeheilt werden. Da leben in der Psychiatrie 20 und 30 Jahre lang Menschen mit einer Wahnvorstellung, die sich mit Psychopharmaka nur ganz selten ausheilen lässt, und dann kommen Äußerungen zustande wie: Ich habe einen Stiefvater in Amerika, der ist Millionär und schenkt mir 300.000 Mark. Oder von einem anderen: Ich werde mit einem Himmelswagen auf einen Planeten geholt. Oder: Mich hält eine Maschine im Umkreis von 50 Kilometern am Leben. Oder: Ein Arzt spioniert meine Gedanken aus. Ich glaube, dass Bakterien da im Gehirn ein winziges Löchelchen fressen und die Gehirnfunktion an diesem Löchelchen vorbeigeht, sodass an dieser Gehirnstelle nicht mehr logisch erfasst wird, was Einbildung und was Realität ist. Und dieses eine winzige Löchelchen lässt sich am besten mit Elektroschocks ausheilen, indem das Gehirn nur so zusammengehauen wird, was Gedächtnisschwäche, Stottern oder nicht flüssiges Sprechen zustande bringt. Ansteckend wirken die Bakterien nicht, sonst würden die seelisch Erkrankten ja auch Wahnvorstellungen bekommen. Aber der Gehirnmagnetismus der Erkrankten trifft das Gehirn des Arztes. Und daher fällt es ihnen schwer, auch in Ausnahmesituationen etwas zu glauben. Durch die Gehirnmagnetismusausstrahlung kommt der Geigenton zustande. Und wenn zwei besonders gegensätzliche Gehirnmagnetismen aufeinander prallen, entsteht sogar Liebe. In der DDR, in der Sowjetunion und in Amerika werden noch Elektroschocks angewandt. Ich hätte schon längst einmal beim Wiesbadener Gerichtshof vorgesprochen, aber da stand mir die Gesangspädagogin Frau Hanna Peukert entgegen, die mir nicht glaubte, dass eine KGB-Agentendienstgruppe die Schlaftabletten extra wegen mir unwirksam machte, um meine zweijährige Schreibwut zu dämpfen, während der ich immer neue Eingaben an die sowjetische Botschaft schickte und an die DDR-Botschaft zur Lösung des Überbevölkerungsproblems der Volksrepublik China sowie die Perfektionierung der kommunistischen Wirtschaft. Diese Post wurde von der KGB-Agentendienstgruppe abgefangen, sodass das ganze Material bei denen lagert. So konnte ich bei ihr nicht übernachten. Als der Contergan-Prozess anfing, schrieb ich vom Eichberg aus ans Wiesbadener Gericht das Paganini-Geheimnis, dass da ein Übermaß an Sexualkräften hochgezogen werden und dort Gehirnmasse bilden und dass durch diese Eigenschaft der Schlaftablette pro Schlaftablette ein Contergan-Kind entsteht, da dem Mutterkuchen Nährstoffe entzogen werden, sodass die Arme sich nicht mehr entwickeln können. Leider bleibt das Gift der Tablette in der Haut stecken und muss durch ein Gegengift wieder aus der Haut heraus praktiziert werden. Ja, da war Paganini seiner Zeit um 100 Jahre voraus. Aber das ist nicht durch die sowjetische Zensur gegangen und ich sah mir nicht mehr das Fernsehen an und hörte weiter sprechende Stimmen im Kopf. Ich glaubte, dass das Gerichtsverfahren durch mein Eingreifen geplatzt sei. Aber nach einem Jahr las ich in Herr Born, dass das Gerichtsverfahren 3 Millionen Mark gekostet habe und schrieb noch einmal, allerdings anonym, dass jede Schlaftablette ein Kontergankind erzeugt. Aber mehr schrieb ich nicht, damit es durch die sowjetische Zensur gehe. Durch die Anwendung meiner Vitalitätslehre konnte ich einen Trompetenton auf meiner Geige erzeugen. Das hörten die Menschen 1962 in Oberstdorf, wo ich in einem Kurorchester spielte, und fingen an, über mich zu reden, wodurch sowjetische Agenten auf mich aufmerksam wurden und aus meinem Notizbuch meine Paganini-Geheimnisformel abfotografierten, und sowjetische Wissenschaftler werteten die Formel aus. Seit der Zeit wird vom Osten meine Post abgefangen. Ich klage diese KGB-Agentendienstgruppe an, die L-Tryptophan unwirksam gemacht und kein Weizenkeimöl für Kosygin gehortet zu haben, denn ich schrieb an Dr. Kulotzik, dass mir die Reklame in den Reformhäusern nicht gefalle. Weizenkeimöl herzstärkend. Denn ich bin der Meinung, dass nur die sterbenskranken Menschen Weizenkeimöl auf Rezept erhalten sollten, die noch vital und geistig interessiert sind und keinen Herzschrittmacher bekommen können. Aber die Agentendienstgruppe ließ das Weizenkeimöl in Apfelsinensirup umwandeln, und als Kosygin beim Baden eine Herzattacke erlitt, sagte ich mir, dass ich ihm auch nicht hätte helfen können, da die Firma kein Weizenkeimöl mehr hatte und sicherlich auch die Maschinen schon außer Betrieb waren, so dass er bis zur nächsten Ernte hätte warten müssen, und darüber starb er hinweg, und die Forschungsumschläge zur besseren Chirurgie bei Krebsaussicht, wie ich es verlangte, wurden von der Humboldt-Universität in Ost-Berlin abgetan. Bleibt nur noch Betadorm, Dolestan und L-Tryptophan zu kontrollieren. Ich will mich noch mit Nymphomanie befassen. Ich glaube, dass das Patent Zunge an Zunge reiben, was für eine Frau wie Geschlechtsbeziehungen ist und für den Mann in der Erotik ein Abreagieren des Triebes, bei mehrstündigem Gebrauch Nymphomanie ausheilt, also die Sucht nach Geschlechtsbeziehungen allmählich nachlässt, vorausgesetzt, sie versteht den Zungenkuss richtig umzuwandeln, denn das kann nicht jedes Mädchen. Manche können es nur ein bisschen und spüren daher auch nicht so viel. Ich habe mal abends im Dunkeln auf meinem Nachhauseweg 3 Männer aus der Gastwirtschaft stürzen sehen und beobachtet, wie der eine den anderen niederwarf und auf seinem Kopf herumtrat. Da sagte ich mir später, als ich mich wieder an den Vorfall erinnerte, dass der Schläger mit seiner Körperkraft nicht nur einen starken Körper, sondern auch ein starkes Gehirn hatte und daher seine Brutalität kam. Auch sagte ich mir, dass ein Musiker doch auch ein starkes Gehirn haben muss, weil er sonst nicht die Treffsicherheit auf dem Klavier hat oder die gute Manualität auf der Geige. Aber ein Pianist ist doch kein Schläger, sondern ein guter Mensch. So sagte ich mir, dass bei dem Pianisten zu dem starken Gehirn noch eine besonders gute Eiweißmasse oder anders ausgedrückt eine hochvitale Art von Gehirnmasse hinzukommt, die der Schläger nicht hat, der Verbrecher noch weniger und der an Mordlust Leidende in ganz wenigem Maße. Rauschgiftkriminellen kommt das Leben stinklangweilig vor und um sich mal an etwas zu erfreuen, greifen sie zu Rauschgift. Denen müsste man ein neues Vaterland geben, indem man sie mit dem Sexualstoff hochsexuell macht, damit sie mit einem Weibe die schon einmal angeführte Erotik aufnehmen können, um sich daran zu erfreuen und auch, damit sie nach dem Entzug nicht wieder rückfällig werden. Mordlust erscheint mir als Spitze eines Eisbergs. Wenn ein junges Mädchen zu einem ins Auto steigt, kann er sich nicht mehr beherrschen und bringt es um, obwohl er sich immer vorher beherrscht hat. Ich glaube, erlogikieren zu können, dass solche Menschen einen Drehwurm im Kopf haben, mit dem sie sich ständig vorstellen, wie sie einen Menschen umbringen können. Das weiß ich aus Äußerungen eines Patienten, der zu einem Pfleger sagte, er habe so starke Mordgedanken, die ihn quälten, er möchte auf eine geschlossene Station, da fühle er sich wohler, aber mitleidsvoll ließ man ihn auf der offenen. Mehr als 2 Enzympillen darf man nicht einnehmen, weil das die Anfänge von Asthma ergibt, die ich mir ausheilte durch Schlaftabletten und Nährstoffe. Komponisten und Drehbuchautoren müssen dann an einer Frau den Akt ausführen und nach dem Herausnehmen des Penises aus der Vagina sich auf die Vagina drauflegen, damit sie den Samen in seinen Körper abladen kann und dadurch das Gehirn des Komponisten und Drehbuchautoren gestärkt wird, sodass nicht gleich Längenschlaf und Tiefschlaf entsteht, wie nach einer Onanie. Bei einem Mordlustgehirn öffnet sich dadurch die Gehirndecke und nach Zigarettenentzug rutscht nach 10-minütigem Tiefluftholen ein Übermaß an Sexualkräften vom Sack hoch ins Gehirn und verwandelt das Gehirn so in eine immer bessere vitale Art der Gehirnmasse. So Mordlust nicht ausgeheilt werden kann und der Komponist und Drehbuchautor mehr Fantasie erhält, holt man 8 Stunden tief Luft und lässt Sexualkräfte hochrutschen ins Gehirn. Man hat nachts im Schlafe eine riesige Aussamung, wenn nicht das Noludar von 1962 die Aussamung des Nachts verhindert. Ob 2 starke Medinox oder 2 Prohypnol-Schlaftabletten sich dafür eignen, weiß ich nicht so genau. Ich konnte das nur für 1,5 Tage anwenden nach der Aussamung und hatte mir meinen Gehirnschaden wie Stottern noch gar nicht 100%ig ausgeheilt. Da taten mir KGB-Agenten Ochsensamen in den Kaffee und bauten mir damit die Gehirnöffnung wieder zu. Von dem Patent wussten die nichts, wollten aber wahrscheinlich das Tiefluftholen verhindern, das ich beim Arbeiten in den Kohlfeldern in der Gärtnerei auf dem Eichberg 1969 anwandte, nachdem ich einen ganzen Sommer lang über die Lösung des aufkommenden chinesischen Überbevölkerungsproblems geschrieben hatte, was ich zur Übersetzung ins Englische und zum Diktieren in die Schreibmaschine an die Frau meines Bruders nach Amerika für den damaligen Präsidenten Johnson schickte. Dieser Plan wurde auch in Peking abgegeben, was im Fernsehen kam, weshalb der Vietcong vorübergehend die Kämpfe einstellte, sodass es sein kann, dass mit diesem Plan für die Beendigung des Südvietnamkriegs verhandelt wurde. Aber ich will hier auch aufschreiben, woher meine Erfahrungen mit den Enzymen kommen. Ich warne bei dieser Gelegenheit Arbeiter vor dem Trinken von Eierlikör abends in einer Gastwirtschaft und anschließender schwerer Maschinenarbeit am nächsten Tage. Denn durch das tiefe Durchatmen und die Schwerarbeit an der Maschine in Zusammenhang mit dem Eierlikör bildet sich Geschlechts- und Gehirnmasse. Und wenn er mit der erspürten Libido zu einem Freudenmädchen hingeht, so hat er einen Riesenabgang. Ich trank auch einmal Eierlikör und machte am nächsten Tage Dauerlauf und konnte auf der Geige danach so wunderbar spielen, dass ich mich vor lauter Übermut von einem leichten Mädchen beschwatzen ließ, mit ihr ein Erlebnis zu haben. Da sagte ich mir: Geschlechtsbeziehungen sind was Ungesundes, aber Erotik kannst du ja ruhig einmal mit ihr aufnehmen, und legte mich auf sie drauf. Durch die Kraftausstrahlung der Vagina kam es bei mir heraus und durch diesen Riesenabgang hatte ich sofort ein aufgeschwemmtes Magen- und Darmgefüge und behandelte mich erst viel später mit Enzymen, um irgendwie wieder Gehirnerhöhung zu machen und höhere Geigenleistungen aus mir herauszuholen. Ich habe zweimal an die sowjetische Botschaft geschrieben, dass Kosygin und Breschnew und Willy Brandt gefährliche Gifte zu sich nehmen und sich damit schwächen und daher auch ihre Klagen kämen, dass sie sich so miserabel fühlen, und empfahl ihnen eine westliche Schlaftablette und eine Analyse der gefährlichen Schlaftabletten. Auch Willy Brandt, Ludwig Erhard und de Gaulle standen in dem gleichen Agentenring, in dem auch ich stehe. Ludwig Erhard und de Gaulle nahmen bei leichten Weibern mit dem Paganini-Geheimnis Geschlechtsbeziehungen auf und betrieben schwere Ausschweifungen, heilten sich die Verhurung mit dem Paganini-Geheimnis aber immer wieder aus und erblühten nach der Verhurung wieder in voller alter Männlichkeit. Willy Brandt, Kosygin und Brezhnev, die sich weigerten, Frauen zu nehmen, wurden von dieser Agentendienstgruppe mit gefährlichen Giften in der Schlaftablette geschwächt. Nur Gromyko erblühte in voller Männlichkeit, dem kam er nicht mit diesen gefährlichen Giften. Er musste sich aber von der hohen Vitalität wieder herunterholen. Ich konnte durch Zeitschriftenbilder, Zeitungsbilder und Nachrichtenaufnahmen vom Fernsehen deutlich sehen, wer sich mit Ausschweifung geschwächt hatte, wie Ludwig Erhard, dem die Haut wie Lappen vom Gesicht hing, wie auf einem Bild des Wiesbadener Kuriers zu sehen. Auch Kosygin war auf einem Bild in einer westdeutschen Zeitschrift die Depression im Gesicht anzusehen. Da alle drei das Paganini-Geheimnis streng geheim hielten, damit kein anderer es anwenden konnte, hatte man sie damit in der Hand. Aber da weiß ich mir doch zu helfen, wenn ich schreibe, dass Gehirnvergrößerung nicht die Intelligenz erhöht, sondern dass man das nur mit mehr Schlaf von 9 und 10 Stunden erreicht. das ganze Gehirn vitalisiert und die entsteht durch das Essen von getrockneten Zwiebelscheiben, die nicht mehr auf der Zunge brennen, denn frische Zwiebeln kann man nicht essen, die Schmerzen im Mund sind zu groß. Bei den getrockneten Zwiebelscheiben sind noch alle Nährstoffe enthalten und wenn man am Tage mehrere Stimulationen haben will, kann man getrocknete Zwiebelscheiben essen. Die gibt es nicht im Reformhaus, sondern nur in Großküchen. Wenn Sie aber in einer Großküche in Wiesbaden diese getrockneten Zwiebelscheiben nicht antreffen, müssen Sie nach Herborn kommen, in die Küche der psychiatrischen Klinik und nach Herrn Schlandroff, den Küchenchef, fragen und die Firma in Erfahrung bringen, die diese getrockneten Zwiebelscheiben herstellt und sie veranlassen, dass sie als Vitalisierungsmittel und Potenzmittel in die Reformhäuser geschickt wird. Aber diese Küche wird gerade umgebaut und ist erst in einem Vierteljahr fertig. Dann ist es Musikern und dickleibigen Menschen zugänglich und eine Hilfe für Kneipianer. Für Generäle und Politiker ist das nichts. Wenn die ihre 8 oder 9 Stunden schlafen, sind sie vital genug, was die meisten von ihnen leider gar nicht tun. Generäle und Politiker sind hochvital und wenn sie das anwenden, kriegen sie einen Tiefschlaf und langen Schlaf, das, wenn sie nach 8 Stunden Schlaf zum Dienst müssen, tassenweise stärksten Bohnenkaffee trinken müssen, um sich wach zu halten und dennoch fühlen sie sich müde, nervös und gereizt. Aber ein Solist oder Musiker hat ja genügend Zeit zum Schlafen und wenn er 9 Stunden geigt oder Cello spielt, schläft er durch die Gehirnanstrengung sowieso weniger. Das ist ein reines Musikerpatent. Überhaupt können damit Solisten wieder spielen, die sich mit 40 oder 50 Jahren verbraucht hatten. Man hört nichts mehr von einem Otto Possow, von einem Taschner. Und Francescatti, von dem ich eine schöne Paganini-Schallplatte habe, ist amerikanischer Farmer geworden und das mit dessen Ministerintelligenz, was manche Menschen so durchhalten. Geben Sie Yehudi Menuhin die Vitalitätslehre und schreiben Sie ihm, er solle doch morgens 1 Liter Kaba oder Milch mit Erdbeer- oder Bananenkaba fit trinken und 1 Stunde Dauerlauf machen, aber nicht glauben, man müsse unbedingt durchhalten. Wenn man aus der Puste kommt, dann aufhören mit Dauerlauf und normal gehen, bis man wieder normal atmet, und dann wieder Dauerlauf machen. So stärkt Yehudi Menuhin sein Herz und kann wieder öffentlich auftreten. Dann aber bitte nicht mit Konzerten, die das Publikum schon auf Schallplatte hat, sondern lieber unbekannten Mozart-Konzerten, als da wäre das A-Dur-Konzert. Oder Boccherini und Nardini, Vivaldi, Lalo, Spohr, Vieuxtemps oder Wieniawski oder Locatelli. Wenn mehr Solisten mit Orchester spielen wollen, müssten die 120 Violinkonzerte von Vivaldi in den Archiven gefunden werden. Auch für die Radiomusik von 4 bis 6 Uhr müssten die 320 Flötenkonzerte von Joachim Quanz gespielt werden. Yehudi Menuhin sollte nicht mehr Yoga-Übungen machen. Das haben Inder herausgefunden, die über Sexualität verfügten, die sie sich durch die Yoga-Übungen in den Körper und Geist katapultierten. Aber wenn nichts da ist, sind für ein paar Mal tief Luft holen die Yoga-Übungen ein zu starker Einsatz und er ramponiert sich damit die Nerven. Als er in den Alpen wohnte, luden ihn immer wieder die Berge mit ihrer Gamma-Atomstrahlung auf. Die gepaart mit den Wirkstoffen des Essens wirken vitalisierend. Ich kann in den Alpen Geige spielen, wie ich es im Flachland nicht kann. Solisten müssten ihr Gehirn röntgen lassen, ob es auf ein Dreiviertel heruntergespielt worden ist oder ob sie sich das Gehirn nur unvital gegeigt haben. Ist das Erstere der Fall, müssen sie das Dreiviertel-Gehirn erst mit getrockneten Zwiebelscheiben vitalisieren oder die Gehirnerhöhung machen mit einer Minitontablette und mit Erdbeerkaber-Fit gesüßtem geschlagenen rohen Ei. Dabei muss beachtet werden, dass bei der Einnahme des rohen Eis die Minitonwirkung schon eingetreten sein muss, aber das spürt man ja auch. Nun aber aufgepasst, dass die Agentendienstgruppe das Miniton nicht völlig unwirksam machen lässt, wie sie früher ein Waschmittel in die Miniton-Tablette hineingetan haben und Miniton daher mundaustrocknend wirkte, was immer noch bei einigen Psychopharmaka der Fall ist. Bitte übergeben Sie das ganze Machwerk erst einmal der Frankfurter Musikhochschule, dass ich auch von denen Hilfe bekomme, ehe Sie es der Kriminalpolizei Wiesbaden übergeben, und sagen Sie der Frankfurter Musikhochschule, sie fülle eine Marktlücke, wenn sie Musikstudenten zu Kurorchestermusikern ausbilde, die in Kinos herumreisen, weil die Miete von Konzertsälen zu teuer ist. Menschen, die sonst keine klassische Musik verstehen und sich nur Schlager anhören, verstehen aber Kurorchestermusik. Soweit meine Erfahrungen. Nach einem Zeitungsbericht kommen etwa 100 Musiker nicht in ein Orchester herein, weil sie nicht den Anforderungen genügen. Das sind tragische Einzelschicksale. Wenn jemand von denen auch mit der Vitalitätslehre den Leistungskampf nicht schafft, sollte er in Laienorchestern spielen und damit für ihn das Arbeiten darin erträglich ist, sollte er für 10 Jahre als Arbeiter arbeiten gehen, sich Geld sparen und nach 10 Jahren von dem gesparten Geld leben und Bücher lesen, denn der Beruf des kaufmännischen Angestellten ist auch überlaufen. Mit diesem Vorschlag hoffe ich, so manch einen Musikstudenten, der es nicht schafft, beim Probespiel der Beste zu sein, vor dem Selbstmord zu retten. Er hat auch da immer noch anderen Menschen etwas voraus, indem er gerne Musik hört und gerne liest. Dass ich, um Militärmusiker werden zu können, auf der Klarinette so schnell vorwärts kam und nach einem halben Jahr Unterricht schon ein Stamitz-Konzert blasen konnte, was so schwierig war wie ein Mozart-Konzert auf der Geige, lag an dem Böhm-Perlmutt-Klappensystem. Was sich da manche Klarinettenbauer mit den Griffen so leisten, ist schlimmstes 18. Jahrhundert. Die Luft entweicht doch zu einem Bruchteil zu spät aus dem Loch, wenn vorher durch eine Feder der Ring durch die Fingerkuppe heruntergedrückt wurde und der Finger wieder hochschnellt und der Ring mit dem Finger mit hochschnellt. Das muss so schnell gehen, schneller als die Töne laufen, und führt auch zur Verkrampfung, weil die Fingerbewegungen zu groß sind. So hängt es im Orchester immer an den Trompetern und an den Klarinettisten. Auch um mit einem weichen, bis zum weichsten Blättchen spielen zu können, muss der Klarinettist 5 Tage mit Spielen aussetzen. Auch müsste das Fernsehen ein Opernorchester und Ensemble haben um damit unbekannte Opern von Scarlatti, Kaiser, Salieri, Cherubini, Marschner, Schubert, Haydn und Händel aufzuführen. Das schafft auch Arbeitsplätze. Ich will mit meiner Vitalitätslehre Musikhochschulen helfen, sodass sie nicht mehr länger Musikstudenten für die Straße ausbilden. Auch müssten insbesondere Fortsetzungsfernsehfilme, die in der Vergangenheit spielen, an das sowjetische Fernsehen verkauft und dafür vom Fernsehen sowjetische Kinofilme von 1950 bis 1982 eingekauft werden. Ich möchte noch etwas über Karg Elert schreiben, dessen Orgelkompositionen gespielt werden, wenn er einmal gespielt wird. Aber er hat auch für Klavier komponiert, was im Radio in der Zeit von 4 bis 6 Uhr gebracht werden könnte. Und nun komme ich auf das Eigentliche. Karg Elert hat auch eine Menge für das Harmonium komponiert, aber das Harmonium ist aus der Mode gekommen. Diese Kompositionen, wie auch Werke von Bach, eignen sich gar nicht für Klavier, weil zwischen den Passagen in den einzelnen Tasten immer lange Töne auszuhalten sind, die man auf dem Klavier und dem Cembalo gar nicht richtig durchhört, die einem aber auf dem Harmonium und auf der Orgel nur so im Ohr knallen. Nun haben Hammond-Orgeln einen furchtbar geringen Umfang. Könnten die Rundfunkanstalten und Schallplattenfirmen nicht an die Fabriken herantreten und den Bau von Hammond-Orgeln verlangen, die noch um eine Oktave höher und um eine Sechstole tiefer gehen? Könnte Karajan die Partituren von Symphonien Fleischers durchsehen, ob man sie Dirigenten empfehlen kann? Ich habe mal ein Triptychon von ihm in einem Kammerorchester gespielt, genial gemacht, aber dissonant. Darum müsste das Werk umgearbeitet werden. Die Oberstimme ist total atonal. So müsste das Werk in Tonika-Klängen umgeschrieben werden. Das geht, da die unteren Stimmen auch Sechzehntelnoten haben. Dann habe ich mal Seibold-Etüden, Opus 308 in der ersten Lage gespielt. Ich muss sagen, eine Opuszahl von 308 zu erreichen, ist schon allerhand. Dann spielte ich als Anfänger auf der Geige kleine Charakterstücke in der ersten Lage, die nicht wie Reger klangen, denn obwohl er ein Zeitgenosse sein muss, klangen diese Charakterstücke nur romantisch. Ich glaube, dass die Werke Seibolds in einem DDR-Verlag liegen. Wenn er nur romantische Kammerwerke und Symphonien komponiert hat, die gedruckt und gespielt werden, braucht man in der Zukunft gar keine Konzertkompositionen mehr, dann gibt es genügend Literatur. Nun zum Eigentlichen. Ich habe unten im Keller im Koffer in einer Mappe die Oberstimme eines ersten Satzes eines Kammerorchesterwerkes im Paganini-Barock. Nur nicht mit den vielen Passagen wie bei den beiden, sondern in einfacher Form gehalten. Den langsamen Satz und das Finale muss ich noch hinzukomponieren. Mir schweben ungefähr 4 Werke mit einer Spieldauer von einer Dreiviertelstunde vor. Ich fürchte dabei vor allem eines, und zwar, dass ich mich zeitlich stark übernehme, denn ich will ja noch auf dem Klavier und auf der Geige üben, etwas lesen und klassische Musik hören. Wie soll ich es da schaffen, die unteren Stimmen auszusetzen? Den Versuch will ich aber unternehmen. Leider beherrsche ich den Kontrapunkt nicht ganz, um jede Stimme in Gegenbewegung gehen zu lassen, denn lässt man die Stimmen unten drunter länger aushalten, dominieren die Harmonien und nicht mehr die Melodie. Auch passt es nicht zu jedem oberen Ton, mal mit den unteren Stimmen weiter nach unten oder wieder weiter nach oben zu gehen mit Teilgegenbewegungen. Mir schwebt vor, die erste Cello-Stimme in der Oktave die Melodie weiterspielen zu lassen, aber sind solche Oktavparallelen überhaupt erlaubt und geht das überhaupt mit der Intonation? Als ich in Offenbach bei Frankfurt einmal meine Geige machen ließ, sprach ich bei der Frankfurter Musikhochschule vor und fragte an, was aus der Anwendung meiner Vitalitätslehre geworden ist, weil ich keine Antwort erhalten hatte. Die Sekretärin sagte mir, dass die Leitung es ablehne, meine Vitalitätslehre anzuwenden. Zu Karajans 80. Geburtstag sah ich ihn im Fernsehen Interviews geben und mit seinem Orchester auftreten. Beide, er und der Streichkörper, hatten knallrote Gesichter von Kaltwasserduschen und Pesa-Quick-Sauerstofftabletten, was ich beides der Frankfurter Musikhochschule empfohlen hatte. Hat mich die Frankfurter Musikhochschule betrogen? Nur noch das Finanzielle möchte ich behandeln. Eine monatliche Zahlung, von der ich leben kann, von der Hilfe für Musiker und Sänger vom Opernleben, den Musikagenturen und den Musikhochschulen und der Universität für die Verbrechergehirnausheilung wäre mir am liebsten. Ich habe schon vorgefühlt bei der Ärztin und daraufhin hat sie mich mit einer Familie zusammengebracht, wo der Mann Chorleiter und Klavierspieler ist, die mir ein Zimmer geben wollen. Lässt man sich aber nur auf eine einmalige Zahlung ein, die noch nicht einmal hoch ist, bitte ich Sie, das Geld auf ein Extrakonto auf Ihren Namen zu hinterlegen und mir monatlich von dem Gelde 100 Mark zu schicken, denn ich darf nicht mehr als 4000 Mark besitzen. Was darüber hinaus liegt, nimmt mir das Sozialamt fort. Aber erst müssen von den Musikhochschulen und der Universität fertige Forschungsergebnisse vorliegen, eher kann ich nichts verlangen. Um wieder in einem Kurorchester dreimal am Tage zu spielen, müsste ich ohne Schlafmittel schlafen können. Und das schaffe ich nur mit dem indischen Rauwolfia-Pflanzensaft und den getrockneten Zwiebelscheiben nach der ersten Behandlung. Und davon zu kommen, hindert mich die Agentendienstgruppe und daher benötige ich die Hilfe der Frankfurter Musikhochschule durch die Kriminalpolizei. Frank Witzel, Entwicklung einer Theorie, Hörspiel mit Peter Schröder. Realisation der Autor. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2019. Dramaturgie und Redaktion Leonhard Koppelmann.